trinkst du lieber Tee? Bist du ewig blank oder schwimmst du im Geld? Bist du ständig krank oder der schönste Mensch auf dieser Welt? Das Wichtigste ist, dass du mitkriegst, was um dich herum passiert. Was um dich herum passiert.